Dankeschön. Nee, Weihnachten kommt noch. Ja, macht mal Weihnachten. Hallo und herzlich willkommen bei Bauhaus FM an einem weihnachtlichen Abend hier in der Oma. Ja, es ist wieder soweit, es ist wieder eine Live-Sendung. Ihr habt das ja vielleicht in den letzten Wochen schon gehört. Wir senden immer mal wieder live aus verschiedenen Orten in Weimar und diesmal wieder aus der Oma auf der Ernst-Kohl-Straße mit einer wunderbaren, ich glaube, ich verspreche nicht zu wenig, wenn ich sage, eine ganz wundervolle, friedliche, besinnliche Weihnachtssendung hier aus der Oma. Ich glaube, da haben wir ja alle einfach eine Sehnsucht danach, nach dem aufregenden Jahr mit Sachen, die passiert sind. Und ach, einfach schönes Weihnachten hier, weihnachtliche Stimmung. Besondere Sendung auch deswegen, weil wir heute eine Co-Moderation auch haben. Ich bin der Konrad, guten Abend. Und an meiner Seite sitzt der Micha. Ja, schönen guten Abend. Genau, und wir machen eine Weihnachtssendung. Wie gesagt, wir haben es uns auch gemütlich gemacht hier mit am Kaminfeuer. Es knistert, es ist richtig gemütlich. Wir haben Kerzen überall hier und weihnachtliche Dekorationen. Und wenn ihr das alles sehen wollt, kommt noch hier in die Oma auf der Ernst-Kohl-Straße. Wirklich, also alle, die richtig Lust haben auf eine schöne, besinnliche Weihnachtssendung, die sind herzlich willkommen hier bei Bauhaus FM. Ihr wisst, 106.6, immer Montagabend, ganz tolle Sache. Und ich habe schon gesagt, es wird eine ganz tolle Sendung, eine internationale Sendung. Wir versuchen, in die ganze Welt zu schalten hier, um bisschen Weihnachtsstimmung ins Studio zu holen, also besser gesagt hier in die Oma. Wir haben unterschiedliche Gäste da, wir haben eine Telefonhotline, da kannst du vielleicht noch mal drauf hinweisen. Genau, also wenn ihr Wünsche, Anregungen zur Sendung habt oder Fragen über Gott und die Welt oder Ähnliches, dann ruft einfach an unter 0800 4x750. Nee, das ist die alte Nummer. Ach, das ist die alte Nummer. Die, weißt du die neue? Die mit der 3 vorne. Die 327. Ja, die neue mit der 3 vorne. Okay, ja, ich glaube, die Leute wissen jetzt Bescheid. Naja, wir sagen das dann später nochmal durch. Ich wollte nämlich noch sagen, eine besondere Sendung auch. Wir haben viel gelernt. Wir studieren ja hier an der Bauhaus-Uni alle. Wir wollen eine Sendung machen, die wirklich richtig professionell ist. Also ihr werdet das merken, wir haben uns viele Sachen überlegt. Tolle Einspieler zum einen, aber auch Sachen, ich will nicht zu viel sagen, aber ihr werdet es merken. Also deswegen machen wir das zu zweit hier. Ihr werdet es merken, wir versuchen euch über den Abend jetzt noch auf laufendem Stand zu halten, was den Verkehr betrifft, was das Wetter betrifft. Und es ist wirklich eine tolle Sache. Und erstmal vielen Dank an die Band, The Lizard Girls. Wizard, mein Gott. The Wizard Girl. The Wizard Girls. Also auch gerade, dass auch sie jetzt schöne weihnachtliche Musik gespielt haben, also passend zu den Feiertagen. Fand ich super, dass das so geklappt hat. Und da machen wir gleich weiter mit Musik. Ich hoffe, also man muss sich das vorstellen, wir haben hier ganz viel Technik, wir haben ein riesiges Mischpult, wir haben dann noch ein Mischpult dazu, dem riesigen Mischpult und also das kann gar nicht schief gehen, was hier passiert. Tolle, tolle Musik auch vorbereitet, wie gesagt. Und ich bitte jetzt mal hier die Mats, unser erstes schönes Weihnachtslied für heute Abend. Ich hoffe, ja, super, danke. That's not a home. Try to imagine a Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could melt the snow. What can I do without you? I've got no place to go. It'll be lonely this Christmas without you. Oh, it'll be lonely this Christmas, lonely and cold. It'll be cold, so cold, without you to hold this Christmas. things you had to say. I just break down as I look around, and the only things I see are emptiness and loneliness and an unlit Christmas tree. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas, lonely and cold. It'll be cold, so cold without you to hold this Christmas. You remember last year when you and I were here? We never thought there'd be an end. And I remember looking at you then. And I remember thinking that Christmas must have been made for us. Because, darling, this is the time of year that you really need love. When it means so very, very much. It'll be lonely. So it'll be lonely this Christmas. Without you at all. It'll be so very lonely. Lonely and cold. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas. Lonely and cold. It'll be cold, so cold without you to hold. Christmas, darling, wherever you are. Lonely Christmas war das von Mood oder Matt, M-U-D. Ja, ihr merkt schon, Weihnachten, Bauhaus FM, wirklich tolle Sache. Und ich hatte zwar den Eindruck, da ist in der Musik ein bisschen was passiert gerade, aber möchte sagen, als wir bei Bauhaus FM, ist ja experimentelles Radio, passieren immer wieder blöde Sachen so. Diesmal auf jeden Fall wird es eine tolle Sendung. Wir haben wirklich viel vorbereitet und richtig professionell das hier alles gemacht und deswegen bin ich, also das wird super werden und ja, oder Micha? Ja, auf jeden Fall. Genau, wir haben echt lange geübt, also wir haben hier Manuskripte und Technik, also wie gesagt, da bestaune ich ja echt auch, was wir alles können. Das ist ja super, da merkt man, wir haben was gelernt, wirklich die ganze Zeit, das ist wirklich toll, auch nochmal, also ihr werdet das jetzt merken. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, auf jeden Fall. Und ja, wie ich sagte, wir haben viele tolle Sachen vorbereitet. Zum Beispiel, jetzt haben wir schon einen Einspieler vorbereitet. Ne? Kennt ja, beim Radio kommen so Beiträge. Und wir sind mal auf dem Weihnachtsmarkt oder wie er hier im Wintermarkt heißt, in Weimar auf den Wintermarkt gegangen und haben mal Leute gefragt, was sie sich denn wünschen so zu Weihnachten. Was ist ja die Zeit, Ende des Jahres, da denkt man nochmal drüber nach, was man so gemacht und man wünscht Hallo, sich vielleicht was irgendwas. Was regt denn euch so richtig Eik auf in der letzten Zeit? Also in letzter Zeit hat mich das, ich sage erstmal, unfähige Lernpersonal aufgeregt in der Schule, wo man sich manchmal denkt, dass die Leute keine Pädagogik studiert haben. Also dass sich Lehrer prinzipiell pädagogisch unklug verhalten und damit Schüler auch verletzen, das selber nicht merken und ihre Fehler dann auch nicht einsehen können. Und habt ihr euch in der letzten Zeit auch mal beschwert? Ja, also weil ich bin gerade dabei, mich ja, über eine Lehrerin aufzuregen, das auch Gespräch mit ihr organisiert und so, ja, weil sie ja halt ja, bestimmte Sachen nicht beachtet, die halt einfach überhaupt nicht gehen. Ja. So richtig auf in der letzten Zeit? Der Visumprozess. Ich habe in diesen 4 Jahren ungefähr 25 Mal das Visum verlängert und das nervt mich so, weil die sagen, dass ich gefährlich bin. So jeden Monat zweimal, manchmal jede 2 Wochen einmal oder so. Ich habe immer verlängert mein Visum. Ja, und wenn ich frage, ich bin gefährlich, ich sage, nein, Iran ist gefährlich. Ich komme aus dem Iran. Iran ist gefährlich. Ich sage, okay, meine Familie ist gefährlich. Nein, Iran ist gefährlich. Meine Freunde, nein. Und wer ist gefährlich? Niemand weiß ich. Aber gibt es eine blöde, dieser Prozess und sie geben, dass ich gefährlich bin. Und das, ich bin nicht wirklich gefährlich. Ja, das nervt mich, dieser Visumprozess, die Politiker, ja, sowas. Und hast du dich in der letzten Zeit deswegen auch noch mal beschwert? Naja, das ist nicht so für mich so wichtig wahrscheinlich, das nervt, aber ich mache sofort diese schreckliche, diese ja blöde Sache einfach hinter und dann ich weiß, das, die dürfen nicht, diese, wie kann ich sagen, diese blöde Sache, die sind nicht für mich eine dieser letzte Punkt, sowas. Ich gehe immer weiter, aber das nervt einfach, ich verliere meine Zeit einfach, das ist meine Hauptsache. Sonst, ja, ich habe viel Kraft, aber Zeit. In der letzten Zeit total aufgeregt? Ja, eigentlich nichts. Nichts wirklich Entscheidendes. Was nervt denn dich so in der letzten Zeit total? Also die vielen Klausuren in der Schule. Ja. Okay. Und wann hast du dich das letzte Mal beschwert? Also beschwert habe ich mich jetzt nicht. Das ist ja irgendwie auch Teil davon. Also muss man auch irgendwie damit klarkommen. Deswegen. Was regt dich so richtig auf? Die Willkür mancher Lehrer. Ja, das war der Einspieler zu den Wünschen. Also da hat Jenny eine Umfrage gemacht, was die Leute sich wünschen in Weimar. War das, ich weiß nicht, ob da... Das hat nicht so gepasst. Nee, ich weiß auch nicht. Wir hatten da eine Matz mit den Wünschen vorbereitet. Also ein Beitrag, da ist jetzt vielleicht, weiß nicht, ob da die Technik nochmal gucken kann. Ihr guckt nochmal, weil es war ja jetzt nie so, ne? War ein Weimarer immerhin. Ist ja auch schön, aber naja. Machen weiter in unserer richtig tollen Weihnachtssendung hier. Also hier in der Oma nochmal an alle, die zu Hause sitzen und so richtig Weihnachten feiern wollen. Hier in der Oma, wir haben alles, was man braucht. Also hier Tischdekoration bei Micha auf dem Tisch. Ja. Kannst du mal beschreiben? Also bei mir steht hier so ein kleiner Weihnachtsmann, der auf dem Schlitten fährt. Dann hat Konrad auch eine kleine lustige Weihnachtsmannmütze auf. Und schöner hier Tannenstrauß mit, ach, richtig allen Kugeln und so. Herrlich. Herrlich. Der Kamin leuchtet auch herrlich. Ihr hört es vielleicht ein bisschen, wie es knistert. Richtig schön. Kommt in die Oma Ernst-Kohl-Straße. Hier in die Oma. Da ist Weihnachten. Da freuen wir uns richtig drüber. Und wir suchen jetzt mal die richtige Matz. Vielleicht können wir da bis dahin noch mal eine Musik spielen. Ne? Ich weiß nicht, ob das vorbereitet. Klappt alles super. Das sage ich ja. Wir haben richtig uns Mühe gegeben hier. Klappt super. Musik jetzt. Weihnachten. Ne? So, this is Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. So happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop. Oh, Es ist 21.16 Uhr. Heute ist es grau und zum Teil auch sehr neblig. In den Höhenlagen kann es auch glatt werden. Also macht vorsichtig auf den Fußwegen, auf den Straßen sowieso. Aktuell liegen die Temperaturen bei 3 bis 6 Grad. Ja, das war, ihr habt gemerkt, eine ganz tolle Neuerung hier bei Bauhaus FM 106.6. Richtig tolles Radio mit Wetterbericht. Genau. Na, wir werden Technik versuchen macht doch immer super mit. Also. Das, genau, wir versuchen jetzt, euch auf dem laufenden Stand zu halten, wenn ihr gerade herkommen wollt, ob ihr jetzt Winterreifen noch aufziehen müsst oder so. Oder also egal, ob wir mit dem Fahrrad, also es kann ja glatt werden, man weiß es nie, da halten wir euch auf dem Stand auf jeden Fall. Genau. Vielen Dank, vielleicht nochmal die Telefonnummer. Die Telefonnummer wollte ich gerade nochmal durchsagen. Aber sag die neue, da, also nicht die. Die neue, das ist die 0800 4 mal die 723. Ich habe dir vorhin, nee, das ist doch die andere. Diese 372. Wir haben das doch, naja. Wir haben es geprobt. Ja. Naja, wir haben eine Telefonnummer, da könnt ihr dann anrufen, die sagen wir dann später nochmal, wir müssen uns das nochmal, also die mit der 3 dann. Koordinieren, ja. Ja, das ist immer die falsche. So, muss mich nochmal entschuldigen auf jeden Fall. Klappt eigentlich super, ja, richtig, aber die Mats, da müssen wir nochmal schauen, ob wir die jetzt dann finden. Da, näher, ich krieg das Zeichen von der Technik, die. Scheiße. Schade. Das darf nie passieren. So, jetzt haben wir den ersten Studiogast. Das Studio kann man nicht sagen, wir sind ja hier live in der Oma. Den ersten Gast bei uns. Und die Redaktion hat mir ein bisschen vorbereitet hier, das ein bisschen vorbereitet, wie welche Gäste kommen. Und jetzt haben wir einen Gast, der macht gerade zur Weihnachtszeit solche Fahrradtouren. Kannst du ja selber ein bisschen erzählen, habe ich jetzt gehört, so christliche, ihr macht so. Ja. So christliche Fahrradumzüge, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig vorbereitet war, ja, und erzählt genau. Mal, ich finde das eine tolle Sache, gerade in der Weihnachtszeit, wo alle in Hektik sind, da bringt ihr ein bisschen Ruhe rein, ne? Ja, wie hier mit eurer Sendung in der Oma, ne? Ja, ja, wir haben auch, ich habe schon, ist auch gut, dass hier niemand auf die Smartphones guckt, so, da merke ich, das ist richtig, das interessiert die Leute, was wir hier machen, das ist richtig gut, genau, und was macht ihr denn genau? Ja. Wie ist der Name eigentlich? Armin. Mein Name. Armin von der christlichen, von der. Erzähl mal selber, was ihr macht. Ja, christlich, ja, ist nicht so wichtig. Wir haben auch nichts gegen Ungläubige, also kann jeder mitmachen gerne. Wir fahren gerne zusammen Fahrrad, gerade in der Vorweihnachtszeit. Ah, das ist toll. Das ist toll. Wie du ja vielleicht auch. Ja, klar. Du bist ja wahrscheinlich Fahrrad. Auch mit dem Fahrrad hergekommen, wie alle. Ne? Ja, wir Studenten haben ja wenig gerne Geld, da müssen wir Fahrrad fahren. Aber später mal, wenn wir hier die tolle Ausbildung haben, kann man richtig dann tolle Autos kaufen. Aber jetzt haben wir Fahrräder und da macht ihr Fahrradtour und da verabredet ihr euch. Und fahrt dann übers Land. So. Ja, ist eigentlich alles ganz spontan. Wir müssen nur genug sein. Ne? So viel wir heute hier im Raum sind, es wird gerade so reichen. Und wozu so genug? Warum? Also kann man ja auch zu dritt machen. Es gibt da so ein Loophole in der Straßenverkehrsordnung, in der Paragraph 27, der sagt, dass man einfach, wenn man mindestens 16 Leute ist, zusammen einen geschlossenen Verband bilden kann und dann eine kritische Masse wird. Das heißt, aber ich kann doch einfach so Fahrrad fahren. Wenn ja, kannst du auch machen, aber du bist halt ständig in Lebensgefahr, wie man das kennt, in der Marienstraße wird man ständig von wild gewordenen Fußgängern, die über einen Zebrastreifen rennen, in Bedrängnis gebracht. Und das wollen wir in Frage stellen von mit unserer christlichen Fahrradgruppe. Wenn, dann seid ihr wie viele Leute so? Mindestens 16. Und da fahrt ihr dann zusammen? Zu zweit nebeneinander, nicht auf dem Fahrradstreifen und bei Rot über die Ampel. Alles erlaubt. Ich finde, wie sehen das die Autofahrer, weil die freuen sich ja bestimmt, die sagen sich, oh super, die fahren Fahrrad, prima, dass die jetzt noch mehr CO2 und so, und das finden die da, hupen die dann gern mal, wenn ihr kommt, so richtig über die Kreuzung, wenn die da stehen, da sagen die, oh super. Ist richtig, die freuen sich total. Der Klimagipfel, den haben wir quasi nur vorweggenommen. Kann ich mir vorstellen. Ja, die ganzen Ergebnisse, die ja jetzt ausgehandelt wurden, die machen wir einfach schon wahr und setzen es in die Praxis um. Ja. Aber mit so Paragraphen, ich weiß nicht, ich dachte, ihr fahrt jetzt, was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Warum fahrt ihr da? Na, das ist auch immer sehr schön dekoriert, genauso wie eure Weihnachtssendung hier in der Oma. Wir machen uns Gebimmel an die Fahrräder, wir fahren mit Glocken und Kugeln und allem so einem Klimbim. Die Kaminfeuer knistern jetzt nicht so schön wie hier, aber ansonsten ist alles mindestens so besinnlich wie bei eurer Pause. Was hat das mit so einer Masse, also kritisch? Also das, da denke ich immer, Mensch, wir sind ja Das christlich. Das klingt christlich, du hast es falsch verstanden. Christlich. Politisch. Ist christlich, das in der Vorweihnachtszeit. Ne? Vorweihnachtszeit. Ja. Also könnt ihr auch so Sternentouren machen, denn so im ja. Sternenfahrrad. Kreuzförmig machen wir das auch ganz gerne. Aber Sternen passt auch gut in der Weihnachtszeit, ja. Das klingt ja nicht schlecht. Gern auch ringförmig. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, ob das die Autofahrer, wenn ihr dann so, wenn man dann so die weiterfahren kann. Können sie. Aber im Sinne der Besinnlichkeit fahren wir ein bisschen langsamer. Die Weihnachtsfahrer, die freuen sich dann auch mit ihren Autos, endlich mal nicht so hetzen zu müssen. Und das ist eine tolle Sache. Da tragt ihr ja, das ist schön. Übrigens, man kann ja auch Bauhaus FM im Auto hören, wenn ihr jetzt gerade im Stau steht. Aber wir haben ja noch keine Staumeldung jetzt richtig gehabt. Wir haben keine Staumeldung eigentlich. Ist auch eine entspannte Wetterlage. Die Frequenz hast du noch nicht gesagt. 106, oder war das Telefonnummer? 106. Also die war die 106.6 und auch im Stream. Ist natürlich im Internet auch ja möglich, dass ihr das hören könnt. Wenn das jetzt zum Beispiel rauscht, das könnte Schnee sein, das Kaminfeuer, aber auch UKW rauschen. Ihr könnt, dann vielen Gast. Vielen Dank. Herzlichen Moderator auch. Das war der erste Gast in unserer richtigen Weihnachts-Live-Sendung. Vielleicht könnt ihr auch nochmal. Auch wenn ich. Ja, super. Reicht. Hier ist was los. Ja. Wir müssen. Schluss jetzt, der will weitermachen. Wir müssen eh. Also, wenn es hier eins, ich bin hier der Moderator. Und wenn ich hier den Leuten sage, wann Ruhe ist, dann sage ich das. Entschuldigung. Wir machen das. Wir haben uns lange vorbereitet. Das war der erste Gast. Wir sind natürlich, ich kann das sagen, Micha, wir sind aufgeregt. Ja, es legt sich langsam. Ich muss sagen, du klingst viel entspannter als ich, aber ich. Muss ja hier noch die, bis 10:30 machen wir das übrigens jetzt, wenn ihr jetzt schon eure Geräte, bis 10:30 machen wir die richtig schöne Radio-Weihnachten-Sendung bei Bauhaus FM. Und jetzt, glaube ich, sagt mir die Regie, haben wir den Beitrag jetzt gefunden über die Wünsche, die Weihnachtswünsche, haben wir das jetzt? Dann können wir das jetzt, oder? Ja, dann fahren wir das mal ab. Wünsche von Weimar und vom Wintermarkt hier in Weimar. Das ist die Bundesstraße, das ist die Behinderung, das ergebe ich und das ist das eingeschränkte Haltverbot. Und das ist Horst Werner Nilges und der kennt kein Pardon, wenn es um Verkehrsverstöße geht. In seinem Heimatort Osterode ist der Frührentner schon berüchtigt. Jeden Falschparker zeigt er nämlich bei der Polizei an. Und so landete jetzt auch der falsch parkende Rettungshubschrauber als Regelverstoß in der Amtsstube. Ich habe die Situation beschrieben, die tatsächlich dort vorgefunden wurde. Der Rettungshubschrauber stand auf der Bundesstraße, auf dem Gehweg und im eingeschränkten Haltverbot. Das habe ich dokumentiert und im Text verarbeitet. Das Foto habe er für die örtliche Tageszeitung aufgenommen, sagt er. Zusätzlich vermerkt er den Vorfall jedoch auch in seinen ernst gemeinten Anzeigen gegen Falschparker, die er fast täglich der Polizei schickt. Der Absatz mit dem Hubschrauber sollte humorvoll sein. Offensichtlich versteht auch niemand mehr Spaß. Wobei als Spaß im Sinne von lächerlich ist das ja nicht gemeint gewesen. Es sollte eine gewisse Aufheiterung bringen, dieser Hinweis, dass dort ein Rettungshubschrauber gelandet ist. Einen Notfallrettungseinsatz sieht die Stadt aber nicht als Spaß. Schriftlich fragte man Nilges, ob die Anzeige ein Witz sein soll. Dem widersprach der Rentner nicht eindeutig und so wurde die Anzeige aufgenommen. In jedem Fall, in dem wir eine Anzeige bekommen, prüfen wir, ob wir dem nachgehen wollen. Wir haben ja Opportunitätsprinzip, das heißt, wir können entscheiden, ob wir das machen wollen. In dem Fall ist allerdings schon offensichtlich, dass keine Ordnungswidrigkeit vorliegt. Die Einwohner von Osterode nervt die Ordnungswut von Rentner Nilges schon lange. Denn Knöllchenhorst, wie er hier genannt wird, reicht jährlich ca. 5000 Anzeigen wegen Verkehrsverstößen bei den Behörden ein. Was interessieren Sie, die anderen Mitbürger? Mich interessiert. Kümmern Sie sich doch um Ihren Scheiß, was bei Ihnen vor der Haustür abgeht. Der geht uns nämlich alle auf den Sack. Wenn ich den Mann sehe, kann ich gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Horst Werner Nilges versteht die Aufregung nicht. Seine Hubschrauberanzeige könne doch wirklich keiner ernst nehmen, meint er. Ansonsten sieht er sich im Recht, man müsse sich schon an Regeln halten. Das mit dem Helikopter war, wie ich schon gesagt habe, ein Gag. Ja, und die Ordnungswidrigkeiten basieren auf tatsächlich stattfindenden Ordnungswidrigkeiten. Dass er aber jetzt einen falsch parkenden Hubschrauber anzeigte, löst bei der Stadt nur Kopfschütteln aus. Nach meinem Eindruck geht es Herrn Nilges um das Prinzip, dass jemand sich an Vorschriften hält. Und daher kann ich mir vorstellen, dass er auch in diesem Fall geklärt haben möchte, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, ein Verstoß gegen geltendes Recht. Aber es ist klar, dass man das nicht billigen kann. Denn es ist hier offensichtlich, dass ein Notfalleinsatz vorlag. Horst Werner Nilges geht es halt immer um Recht und Ordnung. Und so wird er auch weiter jeden Verkehrsverstoß protokollieren und zur Anzeige bringen. Seid ihr euch sicher, dass das der richtige Ball... Hallo. Willkommen bei Bauhaus FM bei der Weihnachtssendung. Wir haben jetzt gerade die Wünsche eigentlich hören sollen von den Weimarern. Vielleicht ist da was schiefgegangen jetzt. Es klang auch... Naja, klang wie Radio, richtig gutes Radio, was da jetzt war. Ja, Micha, willst du was sagen? Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich muss das jetzt nochmal der Technik sagen, wir müssen, ja? Konrad, wir haben entschieden, also wir sind hier ein bisschen durcheinander was? Gekommen mit der Liste, ja? Hätte das nie vorher erklären können? Ja, das ist alles ein bisschen falsch beschriftet. Ich will eigentlich nie, dass das die Zuhörer hören jetzt alles. Ach so. Nee, weil wir sind... Das müsst ihr wissen. Könnt ihr... Du sitzt doch in der Technik. Zuhörer? Ach, die hören das. Wir machen jetzt erstmal eine Musikstrecke, ja? Wir kümmern uns darum. Ja. Bauhaus FM 106.6. Wir haben eine richtig gute Weihnachtssendung vorbereitet und wir haben jetzt Musik nochmal... und möchte mich nochmal, in dem Beitrag ist auch kein gutes Wort zugefallen, da hat jemand was gesagt, das soll jetzt nie on air gehen eigentlich, macht uns ein bisschen, da müssen wir dann mal reden, alle zusammen, aber wir können jetzt erstmal schöne Weihnachtsmusik spielen. Schöne Weihnachtsmusik, Zeit der Besinnlichkeit, schön Entspannung, ne? Könnt ihr wenigstens Musik spielen, also könnt ihr bitte die Musik jetzt spielen. Ja, wir machen jetzt Danke. Weiter mit der Musikstrecke. Schön. Danke. Break it down. Oh, shit! class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept, I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on, can't learn a thing from it, yeah we hang from it. Stehen Schilder, die sagen, ich will da keine Labernasen, die mich plagen. Nee, kein Hoba-Boba von deinem Blubba-Blubba. Geh und verscheuer Heizdecken auf dem Koda-Koda. Sorry, kein Bock auf deine Story. Geh zu einer Parkuhr, kostet ein Mark nur. Nee, ich hab dir nichts zu sagen, du hast mich nichts zu fragen. Tu lieber so, als ob ich gar nicht da bin. Ich will nur irgendwo da oben sitzen, runtergucken. Ab und zu grüßen, ab und zu spucken, mit den Schultern zucken bei den Puppen aus dem Werbeclip und dem grausamen Bild, dass ich was werde blick. Mit gelackten Kompaktgrinsen, untergleich beknacken nach Kontaktlinsen. Nee, wie kann man nur so unfunky tanzen, bitte? Ihr netten, adretten Nerv wie Junkies im Schanzenviertel. Mongo, MC One Take, ah. Yes. And now, ich hör zu, wenn das Bo predigt. Time for Bo. Bitte? 2001, kick it! Ich bin nie wieder nett, wenn nett kick. Oh, nenn mich unforgettable. Ich brech die NDW, das ist die nette deutsche Welle. Stelle nette Rapper in Schatten, die beiden wie Ratten. Ich bin die Quelle für Raps mit Profil und Charakter. Ich bin nicht aalglatt, ich schneid den Aal ab und schließ den Saal ab, indem ihr nett seid. Und wenn ihr jetzt immer noch denkt, dass ihr fett seid, habt ihr euch so heftig geschnitten wie eine Amputation. Und ohne Beine seid ihr nur noch arm dran und ein Stumpen. Ihr könnt nicht mal humpeln, da sind deine Prothesen weg. Hast du sie noch nicht gefunden? Ich hab sie versteckt, ist das nicht nett? Ned Turner, wo? Der heißt Ted Turner, ist in der Vagina von Tina und danach im Po. Mensch, Bo, was denn? Verarsch mich nicht immer, sei doch mal nett. My memory's bad, huh? I just fucking forget. Wir wollen Blumen brennen sehen, Sandalen rennen sehen, Grinsen, der halbe Hemden flennen sehen, eure Karriere am Ende sehen. Eure Style-Rechnung ist nicht aufgegangen, wir kommen fänden gehen. Wir wollen Blumen brennen sehen, Sandalen rennen sehen, grinsende halbe Hemden flennen sehen, haben Track und senden den. Eure Style-Rechnung ist nicht aufgegangen, wir kommen fänden gehen. Alright, der House Road ist Bliff, gegen Mittel, gegen mich gibt's nicht. Gib mir ein Beat, mein Kopf ist voll pures Gift. Sind die Augen rot, mach ich blau, bis ich schwarz seh. Lifestyle-Kamikaze, bei mir ne Dauerphase. Noch ne Frage, was ist geil, geil am geilsten? Holz einfach Weizen, frontal. Bleib locker, sonst wird das Monster beißen, wie Mike Tyson. Mir egal, meine Weste, keine volle Weiß, du hast keine Wahl. Mongo-Klicke, Mongo-Attack, du wir schwitzen wie Kurt Russell im Backdraft. Sobald ein Freak ein Smooth Spike rappt, burn alle Wack MCs weg. Durch heiße Ware auf Vinyl, CD und im Tech-Deck. Sie sind viel zu weit weg von diesem Level mit Scheißdreck. Deshalb hat Battle hier keinen Zweck. Erstens ist mein Atem länger, zweitens sind meine Taschen leer. Drittens, ich bin so derbe fett, aber der größte Hänger. Ich lebe um zu lieben, nette für Intrigen. Schneiden geschwollen, labern und lachen, Grimassen wie Skims fliegen. Poppen morgens auf Kocken, am Mittags ein paar Kongresse. Und abends hauen sie auf Fehlen, lächeln Kollegen auf die Fresse. Doch nur mit Wörtern versteht sich, geplant ist jede Gestik. Lass gut drauf sein, muss gekauft sein. Ihre Party stimmen heiter wie ein Ace-Test positiv. Weil es dort nur falsche, gute Laune und nichts Großes gibt. Nee, nee, sind solche Typen vor der Bühne, riskier ich ne dicke Lippe. Rappe nicht mehr für Geld, mehr für pikierte Blicke. Wie Bo und Ferris, die Beginner begleiten und beweisen, dass die meisten, die rappen, nicht reifen, sondern pfeifen. Ich scheiß auf Netz, streich jetzt aus dem Wörterbuch. Verzichte drauf, wenn ich aus dem guten Wörterbuch. Alle Netten sind schlechter, sie zu dissen, ich heikel. Und wenn, nehm ich mir das Recht raus und bring den Scheiß erst recht raus. Wir wollen Blumen brennen sehen, Sandalen rennen sehen, grinsende halbe Hemden flennen sehen, eure Karrieren enden sehen. Eure Style-Rechnung ist nicht aufgegangen, wir kommen fennen gehen. Wir wollen Blumen brennen sehen, Sandalen rennen sehen, grinsende halbe Hemden flennen sehen, haben einen Track und senden sehen. Eure Style-Rechnung ist nicht aufgegangen, wir kommen fennen gehen. Ist nett nix, das groß nicht nix. Jetzt kommt die Nummer 13 von den Mongo Flash Tips. Zwei Blunts nebeneinander sehen aus wie ein Tricks. Ein Boku wie ein Winter Rap, ist er nur im Internet. Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Freunde sein. Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Freunde sein. Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Freunde sein. Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Freunde sein. Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Freunde sein. Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Freunde sein. Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Freunde sein. Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Freunde sein. Kleiner Wendekreis von 10,2 Meter. Die Rastpause wird zur Rasierpause. Durch Schraubenfedern und doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer in Verbindung mit Einzelradaufhängung. Auch bei großen Steigungen ohne Kühlwasser sorgen, durch geschlossenes, frostsicheres Kühlsystem und Zwangsluftführung. Mach dir mal Gedanken drum im eigenen Betrieb. Durch hintere Schrägpendelhalbachsen in Verbindung mit Querstabilisator. Rasch und bequem die richtige Belichtungszeit durch den neuen Einstellknopf. Das ist das PL-System. Frontantrieb mit luftgekühltem Zweitaktmotor, vier Gänge voll synchronisiert. Fahren, fahren, fahren. 125 Kilometer. Kofferraum für 57 Fußbälle. Eine Melodie auf allen Straßen. 6,8 Liter Normverbrauch. Platz für vier erwachsene Personen. Ein Produkt moderner Technik. Modernste Karosserieform. Da ist er, ein echter Fünfsitzer. Royal, smartvoll, rein, hoch als Kombi. Noch schneller in der Anwendung, noch schneller in der Bedienung. Trotzdem könnte er ruhig mal anhalten. Ihr seid drei Leute an der Technik und ihr kriegt es nie hin, Weihnachtsmusik zu spielen. Und ich will nie, dass das... Zum Heulen, ja. Hallo. Die super Weihnachtssendung bei Bauhaus FM mit der Weihnachtsmusik. Mit der Weihnachtsmusik, die ich gerne gehört hätte. Aber die drei Leute an der Technik haben es leider nicht geschafft, für euch zu Hause in der Weihnachtszeit Weihnachtsmusik zu spielen. Rage Against the Machine zu Weihnachten. Das passt doch. Deutscher Hip-Hop zu Weihnachten. Weiß nicht, ob ihr das lustig findet an der Technik. Wir wollten eine Weihnachtssendung mal machen. Wir wollten eine der wichtigsten Sendungen im Jahr mal richtig machen. Micha, übernehmen. So, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. So schön hier. Wenn es euch gefällt. Also wir hatten das anders geplant. So sieht's aus. Hat jemand sein Handy an übrigens? Das klingt so, aber ist ja egal. Ja. Dann machen wir mal weiter im Programm. Mach endlich weiter. Wollen alle nach Hause und... Ja, mach! Es ist 21.40 Uhr. Draußen geht die Welt unter. Das Tief Uli zieht mit rasender Geschwindigkeit über die Region und bringt starke Regenfälle mit sich. Im Straßenverkehr kann es zu Behinderungen kommen. Fahrt also vorsichtig. Aktuell liegen die Temperaturen bei 2 Grad im Flachland und 0 Grad in den Höhenlagen. Es ist 21.40 Uhr. Ich fände das besser, wenn du dein Handy ausmachen würdest. Wir sind hier in der Live-Sendung und wir haben... Ach, nee, Entschuldigung. Nee, schön, dass das tolle Sache mit dem, dass wir jetzt auch richtig, klingt da schlimm mit dem Wetter. Ganz schlimm. Wir haben jetzt bei Baus FM 106.6, wir haben es vielleicht schon erwähnt, tolle neue Sachen. Wir haben jetzt auch zum Beispiel den ersten Werbespot gehört, richtig einen Werbeblock, wie ihr es kennt, aus dem richtig guten Radio, weil auch Baus FM, wir wollen nie bloß professioneller werden, wir wollen natürlich irgendwann auch damit Geld verdienen und deswegen haben wir jetzt auch mal einen Werbespot gespielt. Genau, und ich höre gerade, wir haben den ersten Anrufer. Kann ich einmal einen Satz zu Ende sagen? So war das nie geplant. Aber nee, dann, wenn jetzt schon mal jemand anruft. Also wir haben die erste Anruferin in der Leitung, die Tanja ist jetzt am Apparat. Hallo Tanja, wie geht's dir? Ich wollte eigentlich nicht in die Sendung. Ach, ich habe der Regie gesagt, dass ich das jetzt eigentlich... Schön, Tanja, dass du da bist. Sagen wollte. Schön, Tanja, dass du jetzt uns angerufen hast. Ja, na gut. Ja, wenn ich jetzt schon drin bin, dann muss ich es loswerden. Also ich wollte mal sagen, was macht denn ihr da eigentlich? Ich fühle mich leicht veräppelt, verarscht. Deswegen rufst du jetzt an, ja, auf der Beschwerde-Hotline, um das zu sagen. Ja, also eure Musik ist teilweise viel zu laut und die Nachrichten, das sind doch, also... Die sind doch lächerlich. Was soll denn das? Da muss ich mal sagen, das gebe ich dir recht. Ich kann mich da auch wirklich nur entschuldigen. Ich habe das schon gesagt. Also wir wirklich, haben da ist man als, also da würde man als Hörer am liebsten, keine Ahnung. Wir haben hier 3 Leute an der Technik. Was soll ich denn da machen als Moderator? So. Also, finde ich voll super, dass du anrufst. Das finde ich total toll. Ja, weil wir wollen das lernen. Da brauchen wir Kritik. Da müssen wir das auch aushalten, dass die Zuhörer anrufen und sagen, dass die Sendung nie so klappt. Ja, dann könnte er. Dann braucht ihr jetzt ja nicht zu sagen, dass die Sendung gut ist, wenn sie nicht gut ist. Also. Aber. Ja. Na, wir geben uns größte Mühe, wie gesagt. Nee, also. Wir haben nicht. Also, wir haben das lange geübt. Als Hörer fühlt man sich wirklich verarscht. Ihr gebt euch doch überhaupt keine Mühe. Also, ich will das jetzt eigentlich auch gar nicht live im Radio sagen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt live dazugeschalten wurde. Wir schwören, ab jetzt wird es besser. Also, es kann aber nur schön, noch dass du angerufen hast. Das ja, ist echt und vielleicht solltet ihr wirklich Weihnachtsmusik spielen, wenn ihr dann wirklich Weihnachtsmusik kann ja super, dass du, aber wir haben ist das jetzt wieder Verkehrsfunk, was jetzt kommt? Nee, nicht, eigentlich nicht. Super, Tanja, aber bitte, bitte bleib dran. Nee. Wir machen noch bis halb. Ey, das ist so. Eine Dreiviertelstunde, kannst du bitte, wir sehen ja auch, wie viele Leute uns hören und da ist das schon jetzt, Wir spielen auch noch ein Weihnachtslied für dich, also das passt. Also ganz ehrlich, also die Hörer tun mir gerade wirklich alle leid. Ich will nicht sagen, dass sich 50% der Hörer wegfallen, wenn du nicht mehr zuhörst, aber es ist schon uns wichtig, jeder Hörer ist uns wichtig. Dann noch einen schönen Abend. Tschüss, Tanja. Ja, super, toll, dass du angerufen hast. Nochmal einen Applaus für Tanja, die Film. Kann mal jemand das Geräusch, wir haben... Jetzt ist ruhig endlich. Super, bei der Baus FM, super Weihnachtssendung, tolle Stimmung immer noch. Ich habe das schon gesagt, wir haben eine tolle, das Publikum macht auch schön mit. Und da ist dann richtig Weihnachtsstimmung bei uns allen. Weil das so gut klappt, haben wir auch wirklich einen tollen Gast. Ich muss mich jetzt ein bisschen, weil da ist jetzt doch, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass das nie so geklappt hat. Aber wir haben jetzt einen Gast. Und das ist gerade eine Weihnachtssendung, da freut man sich wirklich, dass das klappt. Also das da ist auch, da bin ich stolz auf die Redaktion, dass wir das hingekriegt haben. Das Original. Die Sendung jetzt, ich will es eigentlich gar nicht verraten, aber es ist eine ganz richtig wichtige Person für Weihnachten, gerade hier. Kann ich schon sagen, dass er hier sein kann. Und da bitte ich schon mal um Applaus jetzt für den, könnt ihr jetzt die Tür... Der kann jetzt reinkommen. Er kann. Konrad? Ja? Ich sollte dir das gerade durchgeben, der ist noch nicht da. Wie jetzt? Also, das ist ja super. Haben wir das nie besprochen, dass wenigstens das klappt für die Sendung? Naja, aber was soll ich denn jetzt machen? Wir haben ihn doch schon angerufen, aber er geht nicht rein. Der ist da beschäftigt. Ich weiß es nicht, wir erreichen ihn ja nicht. Ich hätte Verständnis, dass in der Jahreszeit er beschäftigt ist, aber wir sind das Radio. Wir sind nicht irgendein Hans Wurst, wir sind Bauhaus FM. Und wir haben lange auch mit dem Management gesprochen, dass das klappt. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und du musst dich jetzt mal ein bisschen beruhigen, wir sind ja auf Sendung. Nee, ist aber. Nee, das bin ich nie zufrieden damit. Bin ich, muss ich sagen. Ich finde es jetzt auch gut, dass ich das nie gesagt habe, wer das ist. Ich habe das. Bin froh, dass ich nie gesagt habe, dass der Typ mit dem Bart und so, nee, ist halt irgendwie, ist leider nie gekommen, hat nie geklappt. Ist schade, mach mal weiter in der Sendung, ja, prima. Ja, das muss ich bringen, weil Show must go on, du weißt das ja. Und, Show must go on, Show must go on. Ihr seid vier Leute, drei an der Technik und dann noch du. Ja, aber wir haben jetzt zumindest schon mal die richtige Matz gefunden, die könnten wir jetzt abspielen. Schön, bin ich ja, ehrlich gesagt, muss ich jetzt sagen, bin ich ja jetzt mal gespannt, was das jetzt ist. Der dritte Versuch, ja. Ich sage jetzt nochmal, wir haben unsere... Die Jenny war auf dem Wintermarkt und hat total schöne O-Töne gesammelt von Leuten, so was sie sich zu Weihnachten wünschen. Finde ich schön. Weihnachten, Zeit der Besinnung, wo man richtig mal in sich geht, wo man runterkommt, wo man nach Hause fährt. Jetzt quatschen wir die rein. Wo man runterkommt. Was ist denn los, sag mal? Was denn soll los sein? Schön. Konrad, bitte, wir spielen jetzt die Mannschaft. Ja, spiel doch. Macht ihr, was ihr wollt. Ihr sitzt da zu dritt da. Ja, mich nervt Hausmeister und Studentwerk, weil ich habe schon dreimal ihm gesagt, ob er kann meine Fenster repariert, aber er hat schon nicht gekommen. So, es ist sehr kalt in meinem Raum jetzt. Und du hast dich aber schon beschwert. Ja, aber nur zu ihm, aber nicht zu Studentenwerk Thüringen. I don't like arrogant people. People that always not polite and not kind with other people. That's the one. And you? I don't like if there is no class, but the teacher didn't tell me before that. But when I arrived the class, I just found that. Was hat dich in der letzten Zeit richtig aufgeregt? Also persönlich regt mich immer die Schwierigkeit, ein Überzimmer in der HFM zu kriegen auf. Ich bin ein Musikstudent. Und der Aufreger des Tages ist für mich eigentlich das Wahlergebnis in Frankreich. Jan, hast du dich auch in der letzten Zeit mal beschwert? Privat ja, auf die Straße gegangen auch, aber man weiß ja nie, wen man wirklich ansprechen soll oder ansprechen kann. Was regt dich denn total auf? Wenn ich über den Weihnachtsmarkt laufe und mir so viele Menschen entgegenkommen, ist es etwas anstrengend. Auch wenn es schön ist. Ja, cool. Was nervt dich? Oder wann habt ihr euch das letzte Mal irgendwo beschwert? Ich hätte mich fast beschwert über die Deutsche Bahn. Fast. Dummerweise, mein E-Mail-Programm ist dann abgestürzt und ist dann leider. Hast du gedacht, jetzt behaltest du lieber die Nerven? Ich hatte keine Lust, einfach die E-Mail nochmal zu schreiben. Weil ich die stundenlang dafür gebraucht hat, das schön auszuformulieren, hatte ich ja keine Lust mehr. Und warum hast du dich aufgeregt bei der Deutschen Bahn? Weil die mir 7 € Bearbeitungsgebühr abziehen wollten. Also was nicht weiter schlimm ist, aber ich habe... Meine Bahncard war sozusagen, kam zu Hause nicht an, die neue sozusagen, und deswegen musste ich irgendwie noch nachzahlen, obwohl sie eigentlich ja schon bezahlt war, die neue Bahncard. Und dann wollen sie mir 7 € Bearbeitungsgebühr abziehen, das hat mich furchtbar aufgeregt. Was regt dich total auf? Ich habe mir einen Computer Secondhand gekauft und da gingen dann die Taschen 1 bis 9 nicht mehr und das hat mich aufgeregt. Hast du dich deswegen beschwert? Ja, also... Ich habe jetzt beim Machen und mal schauen, was dabei rauskommt. Was hat Sie denn total aufgeregt in der letzten Zeit? Heute ist der Henkel von meiner Ledertasche gerissen und das hat mich total auf die Palme gebracht. Genau, weil meine Thermoskanne ist runtergefallen, meine Lieblingstasse ist hin und mein Frühstück ist nass geworden und das war doof. Der Meister holen jetzt, dass wir jetzt Beschwerden haben im Radio. Dass die Hörer das, dass wir jetzt Und da hat jemand von Arrogant People gesprochen. Ich habe das Gefühl, er spielt das absichtlich. Die Wut ist jetzt irgendwie auf die Zuschauer übergegangen, ja. Weiß ich nicht. Entschuldigung nochmal, wir haben technische Probleme. Bauhaus FM mit der wichtigsten Sendung des Jahres. 106.6. Konrad, wollen wir nochmal eine Musikstrecke machen? Ich verspreche dir, also wir kriegen das hin. Wir sind... Wir haben die Spuren schon entdeckt, wir wissen jetzt, wo der Fehler liegt. Okay. Wir brauchen nur noch ein bisschen Zeit, ja. Ich bin jetzt Musik. Und dann geht es ganz normal weiter. Gut, sind wir noch im Programm jetzt? Also wir haben vorbereitet der Song jetzt? Okay, kann ich das jetzt anmoderieren? Der kommt jetzt, den haben wir. Weil, so. Bauhaus FM 106.6, hallo, die Weihnachtssendung und Ja, die Redaktion, wir haben lange überlegt, das musikalische Programm für die Sendung, weihnachtlich, auch tolle Hits, Pops, Popsongs der letzten, der 90er, 80er, haben wir vorbereitet und ich freue mich total, also ich bin ein totaler Queen-Fan, total die Band, das ist so richtig, da war ich jung und da gerade Bohemian Rhapsody ist ein toller Song, ich hoffe, Micha, kennst du den? Ja, auf jeden Fall. Oh, der hat man jetzt schon ein bisschen im Ohr und da freue ich mich jetzt, dass wir uns alle zusammen den Song einfach mitsingen. Man kennt das ja einfach aus dem Radio und das ist das Tolle hier beim Radio. Bohemian Rhapsody von Queen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Mama! Das killed the man! But I can't guess he's dead! But my trigger, now he's dead! Mama, life has just begun! But now we're gonna throw it all away! Mama! I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? There will be lightning, very, very fast. Galileo. Bismillah, baby, let you go. Bismillah, baby, let you go. Oh, no. Oh, mamma mia, let me go. El Perse, put the devil inside for me, solo. Nothing really matters. Everyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. See the light. Hallo, ihr seid bei Bauhaus FM 106.6 und im Livestream unter bauhaus.fm. Und willkommen. Die Regie hat mir gerade nochmal gesagt, ich muss mich nochmal ein bisschen entschuldigen. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt jetzt mit der Technik, aber klappt jetzt wieder. Und wir machen hier eine tolle Weihnachtssendung, auf die wir uns lange vorbereitet haben. Wir haben viele Beiträge zusammengesammelt. Wir haben dann auch noch eine Live-Schaltung. Will ich jetzt aber nie zu viel versprechen. Ist richtig spannend und ist richtig schön weihnachtlich, gemütlich. Wir sitzen hier bei schönen Weihnachtsdekorationen, hatte ich vorhin schon erwähnt. Vor mir der Tannenstrauß mit den Tannenkugeln. Schön, finde ich, stimmt mich richtig weihnachtlich. Und ja, für Micha? Ja, ich bin noch da. Das ist schön. Wir senden noch bis 1:30 oder? Nee, noch eine halbe Stunde. Mit der wichtigsten Sendung im Jahr, da geht es um Weihnachten und wir haben verschiedene Gäste eingeladen, die dann noch kommen werden. Und wir haben... Es ist 22 Uhr. Wir unterbrechen die Sendung für eine Eilmeldung. Aufgrund der fallenden Temperaturen sind die Regenfälle in starke Schneeschauer übergegangen. Auf den Straßen herrscht Chaos. Die hiesigen Winterdienste sind überfordert. Zahlreiche Unfälle auf Autobahnen und Landstraßen behindern den Verkehr. Fahrt also vorsichtig oder bleibt am besten zu Hause. Ich wiederhole, starke Schneeschauer im gesamten Sendegebiet. Neuschnee bis zu 60 cm. Es ist 22 Uhr. So, jetzt habt ihr erfahren, wie spät es ist. Ist auch das eine tolle Sache. Macht man das Radio an, weiß man, wie spät es ist. Vielleicht hätten wir da nochmal vorher reden können, Micha, über wie oft wir hier Wetter und... Das steht aber so im Plan. Nee, machen ja auch andere Sender. Ist ja, finde ich, super, dass wir das auch machen. Da weiß man zu jeder Minute, wie spät es ist. Das ist gut. Also ich verstehe dein Problem gerade nicht. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Problem habe. Ich freue mich. Wir haben uns lange auf die Sendung vorbereitet. Wir haben neue Innovationen. Wir haben Werbung, Verkehrsfunk, Wetter. Prima. Das freut alle. Da weiß man gleich, dass man bei Bauhaus FM 106.6 ist. Und ja, weiter im Programm. Ich muss sagen, was gut klappt, ist, wir sind in der Zeit. Ich habe das gelernt. Man muss auch positive Kritik äußern. Wir sind genau dort, wo wir sein wollen. Zumindest in der Zeit. Weihnachten. Auch gute Zeit. Und wir haben jetzt einen Gast. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Technik, dass sich alle auch zusammennehmen. Wir haben nämlich lange recherchiert und uns hat es mal interessiert, wie wird Weihnachten eigentlich zum Beispiel in Slowenien gefeiert? Klingt jetzt verrückt, aber wir haben einen Live-Reporter in Slowenien und den rufe ich jetzt mal an. Das ist nämlich wirklich dank toller Technik, die wir haben, können wir jetzt in Slowenien anrufen. Den Peter. Und Peter ist auch Journalist, also das, was wir mal werden wollen, vielleicht auch in der Dreh so ungefähr, wenn wir das gut lernen hier, also man merkt ja, dass wir das gut können, dann sind wir auch sowas wie Peter. Ich rufe Peter an, ich weiß nicht, ja, jetzt geht's los. Peter in Slowenien. Der wird uns erzählen, wie die Traditionen in Slowenien sind. Hört ja eigentlich jemand im Saal irgendwie mit seinem Handy irgendwas? Ist gar kein super. Das kann man machen. Haben alle was davon. Ist eine prima Sache. Ich hoffe, das klappt mit der Technik. Ja, wir hören es schon. Toll. Also, wir rufen Peter an in Slowenien. Und er ist Journalist und wird uns erzählen, wie man in Slowenien Weihnachten feiert. Das sind wir echt gespannt. Ja. Hallo. Hallo. Ah. Hallo. Hallo. Ah, you're speaking English, okay. I'm a little bit surprised. Okay, that's I've been told you're German. Okay, hello, Peter, how are you? Hello, hi, I'm fine, thank you, how are you? That's nice, it's wonderful that we have somebody live in Slovenia here in the radio at Bauhaus FM. And yeah, we thought, it's Christmas time and it's so, yeah, we are curious about how is Christmas, how the people in Slovenia are celebrating Christmas. So maybe you can tell us something about this. So about About Christmas, you said, right? Yeah, about Christmas, because it's the most beautiful time in the year, and everything, all the people are in a special mood, and everything is fine. And how the people in Slovenia are celebrating this? I mean, I don't know. I mean, look, I can give you a report about Christmas spirit in Ljubljana and everything, but... yeah, that's nice. I'm not sure. I mean, you probably don't expect that for me to work for free or what? I don't want to be rude. Christmas time. Look, you're calling me from Germany. Yeah. And you're expecting from Germany. Me yeah. to report for a German radio. Yeah. I don't know. Yeah, yeah. We really have good technical stuff here and everything's nice and yeah, good smartphone we call you and yeah, what's going on in Slovenia at Christmas time? Look, I don't know if you're aware what kind of conditions actually journalists here in Slovenia work in. I mean, this is like very possibly completely different to what's like in Germany. Yeah, tell us something about this. I mean, after all, German journalists earn for sure a double salary what we do here. Mm-hmm. And I'm sure you have enough money to send someone from Germany here to Slovenia to report about a damn crisis in Ljubljana. I mean, I don't know. Yes, but why? Because I think you have a lot of spare time and you're happy that we are from Germany call you. That's and we are a very important radio station and maybe somebody is listening to you and then wonderful chance for you, you know? I mean, look, I'm working more or less every day. Oh. Also, sometimes weekends. One day, I don't know, reporting about Christmas. The second day about... police strikes, crisis of refugees, the third day about, I don't know, erectile dysfunctions, I don't know, or planting olive trees. Besides, you know, I mean, really, I don't want to be rude, but still, I don't know how difficult it is. I mean, I don't know if you know how difficult it is to get a contract here, to get a full-time job. Yeah, but we want to talk about Christmas, you know. Christmas is the most beautiful time in the year and everybody's happy. I know. You know, I can tell you what's Christmas like here. You know, it's lights, it's nice and everything. But I'm just not sure if you're aware that if you call me at almost 10 p.m. in the evening after working for the whole day, that I'm going to talk about Christmas. Yeah, but especially in the night, it's so quiet out there and it's so... It's the most beautiful time in the year, but yes, do you don't want to talk about Christmas? Because we are very curious. Look, as I said, you know, I must say not really. As I said, I've been working for the past month every day. I mean, it's really, I mean, you just get paid for the article what you do. Nobody actually gives a shit. How many hours you actually spend on the research. Yeah, sorry, and bosses, but everything they actually see are mistakes. But we thought... Especially if you have a boss who has a period every day. We thought you were happy, you know? We thought we are happy that we are calling you. I don't know, black is green and green is yellow. I don't know if you understand completely what I mean. So I'm not sure if I'm really, really in a mood now to talk about... Yeah, so maybe next time you can come to Germany to send us a report about Christmas in Slovenia. Maybe that's better than via phone or something. Maybe it's more happy. Yeah, maybe. Or if you have, I don't know, if you really want to know what's Christmas like in Slovenia, just, I don't know, send one, I don't know, goddamn journalist down here. We can have a beer and I can tell him everything about Christmas in Slovenia, and I'm quite sure that it's not different to Christmas in Germany. Yeah, sorry. The world is getting globalized. Yeah, everywhere is the same. Maybe. Look, it's light, it's Santa, it's we wine, have to. And that's more. Sorry, sorry that we called you. We thought maybe it's a good idea, listening about Slovenia and Christmas. But if you are not in the mood, maybe that's your Christmas mood in Slovenia. Maybe you are angry in Slovenia about Christmas. So I don't know. We are happy and everything, and so I think I have to... Look, I'm glad you're happy, I'm just really... I'm not really happy, you know, I'm not happy. Yeah. I'm in the radio show about Christmas, and nobody's happy here around me. Everybody's angry, nothing works and everything, so now it's late, so I have to stop the conversation. I think it's 6 past 10, and, I mean, look, and nobody... Look. Yeah, that's the last word I can give you. Yeah. I mean, people of Slovenia, you know, they're nice, they're generous, they're calm, they're not like me, you know, because I've been really working every day, I'm tired, And you know, the last thing I want to talk right now about is Christmas. Don't get me wrong. Okay, then but next time we call somebody else, yeah, maybe yeah, that yeah. is happy about Christmas, not you. Maybe all of you are not happy about Christmas. We are happy. No, I'm not happy. I don't know what I'm feeling. So we have to stop this conversation. Thank you for calling Bauhaus FM. We are very happy about you listening about the story about Slovenia and Christmas. Maybe, können wir jetzt was anderes machen? Könnt ihr jetzt, very, thank you very much for that you had some time for us in Christmas time. I have to stop this, what's going on here? I have to, bye-bye, thank you. This is the Vanishing American. The Vanishing American hamburger. Ugh. It's been getting smaller. Ugh. And smaller. Ah. And smaller. Ugh. Well, Burger King is out to save the hamburger. Oh. With the Whopper. Oh. A hamburger so big. Oh. It takes an extra big toasted bun just to hold it. And we top that with pickles. And chopped onions. And fresh tomatoes. And crisp lettuce. The Whopper. The king-sized burger you only get at Burger King. Take the tribe to Burger King. Home of the Whopper. The burgers are bigger at Burger King. Ja, ihr wundert euch vielleicht, das ist Bauhaus FM, wir machen jetzt auch Werbung. Das ist super, wir professionalisieren uns jetzt hier auch mit Werbung, mit kommerziellen Sachen. Super, Micha, oder? Wir haben richtig gute Werbepartner an der Hand. Ja, richtig, und da können wir uns auch die tolle Technik hier leisten mit drei Leuten an der Technik, die vielleicht sogar Geld kriegen könnten irgendwann mal, wenn wir jetzt Werbung machen. Da freue ich mich wirklich für die, dass sie dafür Geld kriegen. Super, auch vielen Dank nochmal an Peter in Slowenien, dass wir gelernt haben, was für eine schöne Stimmung in Slowenien ist. Ja. Zu Weihnachten. Also der war richtig gut drauf, oder? Ja. Also ich habe jetzt nicht alles verstanden. Hat mich auch gefreut, auch dass das auf Englisch stattfinden musste. Das liebe ich ja, Überraschungen zu Weihnachten liebt ja jeder. Geschenke und so. Ja, vielleicht können wir jetzt die Mats noch, ich spreche das ungern an, aber wir hatten ja vor, noch was zu hören, die Mats über... Jetzt. Also wir spielen eine Matz ab. Wir sind jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt die richtige ist, aber wir müssen einfach, um im Zeitplan zu bleiben, eine Matz abspielen. Wenn was klappt, dann mit der Zeit. Ja, dann spielt doch eure Matz ab. Jetzt. War der Knöllchenhorst, denn jetzt ist Schluss. Nach fast 35.000 privat angezeigter Falschparker ist nun das Ende da. Das Ende der Karriere des selbsternannten Ordnungshüters. Wir sehen uns bestätigt durch den Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes. Wir müssen danach nicht mehr Auskunft geben über den Verlauf der eingeleiteten Bußgeldverfahren. Und zum anderen, was am wichtigsten ist, wir müssen überhaupt erst keine Bußgeldverfahren einleiten, wenn so massenhaft vom sogenannten Knöllchenhorst diese Anzeigen erstattet werden. Der Knöllchenhorst, der reinste Knöllchen-Junkie. Seit Jahren streift er durch die Straßen und schreibt jedes Auto, Fußgänger, Radfahrer auf, zeigt alle bei der Polizei an. Das auch gerne mehrmals. Und ewig grüßt das Murmeltier oder eben der Knöllchenhorst. Beide bekannt. Beide mehrfach aufgefallen. Seine Sammelleidenschaft für Knöllchen erklärt er so. Ich will auch nicht als Obersheriff gelten. Ich gehe und bewege mich als ganz normaler Bürger. Und ich realisiere mit einem großen Erstaunen, mit welcher Selbstverständlichkeit im Straßenverkehr gegen Regeln verstoßen wird. Und ich habe mir gesagt, an der Stelle kannst du vielleicht ein klein wenig was machen. Ein klein wenig hat dann bei der Straßenverkehrsbehörde fast einen Aktenschrank gefüllt. Doch die Privatanzeigen von Knöllchenhorst müssen jetzt nur noch überprüft werden, wenn auch ein Foto beiliegt. Ansonsten entscheidet die Behörde von Fall zu Fall und muss keine Auskunft mehr geben. Er kriegt keine Erfolgsmeldungen, was mit seinen Anzeigen passiert. Ich denke, das wird sich doch vielleicht etwas negativ auf seine Motivation auswirken. Jedenfalls kann man diese Hoffnung haben. Und vielleicht können wir da mal normale Zustände dadurch herbeiführen. Also ab in die Schreddermaschine mit den Anzeigen, die so gar keinen Sinn ergeben wollen. Genug ist eben genug. Denn Knöllchenhorst hat sogar schon einen Rettungshubschrauber wegen Falschparkens angezeigt. Aus Scherz, wie er sagte. Nun denn, viele teilen seinen Humor nicht, finden eher deutliche Worte. Nach dem Spruch von Bertolt Brecht, wenn ich den Mann sehe, kann ich gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Die meisten jedenfalls finden die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts gut. Es ist unmöglich, wie man so mit seinen Mitmenschen und mit der Bevölkerung umgehen kann. Das sind unsere Steuergelder. Ich möchte nicht, dass die Mitarbeiterinnen des Landkreises sich mit Anzeigen beschäftigen müssen, die keine rechtliche Grundlage haben. Das Gericht hat entschieden, die Zeiten von Knöllchenhorst sind vorbei. Jetzt kann er zwar so viele Knöllchen schreiben, wie er will, doch bearbeiten wird sie wohl keiner mehr. Trotzdem glaubt niemand so recht, dass dieser Mann aufgeben wird. Alle rechnen mit einer Anzeige, einem Einspruch oder sonst was. Schließlich ist es ja der Knöllchenhorst. Weißt du, was ich meine? Die Wetter kommt nicht mehr. Das war doch geil. Ihr hört Bauhaus FM. Vielen Dank nochmal an die Technik jetzt, dass wir den Beitrag jetzt zum zweiten Mal, zumindest denselben fast hören konnten. Positive Kritik äußern. Ich fand das schön, dass ein Beitrag lief jetzt. Schön. Micha? Ja, ich habe mich auch auf die Beiträge gefreut. Aber. Ja. Du bist aber auch, hast damit nichts zu tun, ne, dass da irgendwie jetzt. Nö, hat der. Nö. Nee, schön. Haben wir was gelernt. Knöllchenhorst, super. Klingt ein bisschen, als wäre das von einem anderen Radio, aber will ich jetzt gar nicht erwähnen. Vielleicht ein Radio, was das besser kann als wir hier. Naja, wir lernen das ja noch. Das ist ja eine tolle Sache. Aber weiter im Programm? Ich glaube, wir haben wieder einen Anrufer am Apparat. Schön, dann will ich weitermachen. Wollen wir machen anders weiter? Machen einen Anrufer weiter? Wer ist denn dran? Hallo? Hallo? Bin ja. Ich live? Du bist jetzt live bei uns auf, im Radio, ja. Wer ist denn dran? Hier ist der Michi. Michi, hallo, moin. Michi, bei Bauhaus FM, Michi. Hallo. Ja, ich wollte nur mal anrufen, meine Meinung kundtun und euch sagen, dass es alles halb so wild ist. Bei euch läuft es nicht, ich merke das. Was läuft nicht? Was läuft nicht? Wir haben Beiträge, wir haben Gäste, wir haben Musik. Es ist Weihnachten. Na, ich will ja sagen, Ja, es läuft so nicht, aber es ist nicht so schlimm. Bei mir nämlich auch nicht. Bei dir läuft es auch nicht. Aber es ist ja Weihnachten. No? Kann ich dich vielleicht dann zurückrufen, dass wir dann nochmal drüber reden können? Na, jetzt bin ich ja da. Ah ja, na dann erzähl mal, was läuft denn bei dir nicht? Also, möchte ich nicht erzählen, weil es ja Radio ist. Höchstens gestern ist mir die Kette runtergesprungen. Ja, aber es hört ja eh keiner. Du kannst noch mehr erzählen. Wir haben ja sicher schon. Also, was mich richtig aufregt, möchte ich euch sagen, das habt ihr gemacht. Immer raus damit. Letzte Woche habt ihr doch so einen Beitrag gemacht über die Bratwurst. Genau, ja. Ja, ja, den habe ich nicht gehört. Aber ich wollte euch sagen, dass ich es so richtig blöd fand. Das beste Feedback, was wir hören wollen, dass jemand anruft, ja, ihr habt eine Sendung über das und das gemacht, die habe ich auch nie gehört. Das ist schön, dass du dann anrufst und sagst, ja, naja, ich habe die Sendung ja nie gehört. Wir haben eine Sendung über Bratwurst gemacht. Ja, fand ich auch toll. Hat man endlich mal was über Bratwurst gelernt. Wollte ich schon immer mal machen. Das sind dieselben Typen, die hier am Mischpult sitzen übrigens. Die hier dann über Bratwurst eine Sendung machen. Die klappt dann mit Gästen. Haben Sie sich überhaupt damit auseinandergesetzt, was es heißt Bratwurst? Da ist ja auch Darm dabei. Darm. Ja, ich glaube, du gehst in die richtige Richtung mit deinen Gedanken. Und Kapitalismus. Und wo wird der Darm, was wird im Darm produziert? Was wird im Darm gemacht, frage ich da nur. Aber wir machen hier eine Weihnachtssendung. Die Wurst. Okay. Aber noch viel schlimmer ist das. Dieser Beitrag mit dem Parken. Mit dem was? Mit dem Parken. Mit dem Magen? Das wirklich, wirklich, wirklich, wirklich schlimm ist in Weimar mit dem Parken. Dass ich vorgestern probiert habe, hier zu parken und das wirklich nicht funktioniert hat. Vielleicht solltest du mal, wie unser erster Gast schon sagte, vielleicht Fahrrad fahren? Vielleicht wäre das auch besser für dich. Vielleicht kriegst du ja ein bisschen frische Luft. Hast vielleicht bessere Laune, rufst dann irgendwie nachts bei Radiosendern an, wenn du frei Fahrrad fährst. Fahrrad. Ja, schön, dass den Zuschauern, dass den Zuhörern hier Spaß macht, die Sendung. Ja. Michael, ne, das hören wir gern. Das hören wir gern. Zur Weihnachtszeit, Zeit der Freude. Ja, was noch? Ja, nur, dass die Leute jetzt nicht mehr so parken sollen hier bei Weihnachten, nur weil hier Weihnachtsmarkt ist. Ich meine, es ist echt schon schlimm genug, auch so. Sollte man vielleicht den Weihnachtsmarkt vielleicht nie mehr machen und dort, dass man Platz zum Parken hat? Vielleicht? Muss man vielleicht die Politik fragen. Die Politik? Ja. Mhm. Ist das dein Wunsch an die Politik? Wir sind ja in Weihnachtssendung, kann man sich was wünschen? Ja, dein Wunsch an die aufhören, Politik? Die sollen mal aufhören, sich mit so blöden Sachen zu beschäftigen. Hier Mittelmeer, bla bla, Parkplätze, ne? Parkplätze, ja. Ja, wenn ihr das ausrichten könnt, wäre es gut. Das machen wir auf jeden Fall. Deswegen. Aber wir sind ja eine Weihnachtssendung, was können wir dir denn Gutes tun? Grüße an die Susi, Chantal, Barbara, alles dabei. Und so, deswegen bist du jetzt aufgeblieben nachts, um das hier anzurufen. Ich schlafe eh nicht so früh ein. Noch mehr Privatkram, den du zu erzählen hast im Radio. Das ist ein Massenmedium übrigens, ne? Das hören, naja, das könnten viele Leute hören, aber würde sowieso keiner. Na, ich hoffe mal nicht so viele. Micha, willst du dich weiter unterhalten mit dem Gast? Ich würde dann sagen, ich glaube, es klingelt noch. Also da ist noch jemand anders in der Leitung. Dann Michi, hau rein. Schönen Abend noch und frohe Weihnachten. Danke. Haben wir noch so einen Kandidaten? Vielleicht? Ich glaube, jetzt ist noch jemand dran, ja. Hallo, Bauhaus FM. Bauhaus FM mit dem Wunschtelefon zu Weihnachten in der gemütlichen Weihnachtssendung 106.6. Mit der Telefonnummer, haben wir eigentlich die nochmal durchgesagt? Die Telefonnummer haben wir nochmal durchgesagt. Und ich sage jetzt nicht nochmal die neue. Das ist die 0800 4x7. Wenn das schon anfängt, wenn du schon mit 0800 anfängst. Aber das ist die Nummer, die haben wir jede Woche jetzt gesagt, die Nummer. Ja, was haben wir alles gesagt? Wir haben ja mit der Technik besprochen, was hier für Musik läuft, Weihnachtsmusik. Was hören wir? Rage Against the Machine. Weiß ich nie. Aber sag die Nummer, sag sie doch nochmal. Die 0800 4x7239. Nein, du sagst jetzt nicht die Nummer, wir müssen weitermachen mit dem Wetter. Mit dem Wetter. Das hat mir noch gefehlt. Wollen wir noch Verkehrsfunk, Wetter machen? Dann macht euren Wetterbericht. Jetzt. Es ist 22.20 Uhr. Wie immer gibt es draußen starke Schneefälle und das Chaos auf den Straßen geht weiter. Die Winterdienste sind überfordert. Auf der A4 Richtung Hannover ist ein Unfall mit einem LKW passiert. Bitte bleibt am besten zu Hause. Ich wiederhole, bleibt am besten zu Hause. Es ist 22.20 Uhr. 22.20 Uhr, das habt ihr jetzt gelernt, weil ihr Radio hört. Ihr hättet auf die Uhr gucken können. Nein, ihr hört Bauhaus FM mit der wichtigsten Sendung im Jahr, mit der Weihnachtssendung. Und wie mir jetzt die Regie zeigt, ist jetzt unser Gast da, den wir vorhin schon mal willkommen heißen wollten, aber da gab es offensichtlich ein Problem. Es gab ja einige Probleme. Wenn ich das schon wieder höre, das hey Konrad, wie sage ich es am besten? Sag's einfach gerade raus, bitte. Der Weihnachtsmann kommt heute nicht. Jetzt hast du erstens verraten, wen wir eingeladen hatten. Zweitens, er kommt nicht mal. Wie soll ich jetzt mit einer Live-Sendung damit umgehen? Wir sind 10 Minuten vor Sende. Hier ist einer mit einem Bart. Das ist Muster Weihnachtsmann. Das hat doch geklappt, Leute. Es hat geklappt. Der Weihnachtsmann ist da. Juhu. Danke. Leider muss ich euch enttäuschen. Ich bin nicht der Weihnachtsmann. Ich bin ein Teil der Aktionsfront Medienkunst. Um Gottes Willen. Bürger dieser Welt. Wir haben ein Anliegen. Wir übernehmen jetzt diesen Radiosender. Wir ertragen dieses Geseiere nicht mehr, dass wir uns hier den ganzen Abend schon anhören müssen und wollen euch mal etwas Wichtiges mitteilen. An unserer Universität, der Bauhaus-Universität, die wir über alles lieben, mit der wir uns so tief verbunden fühlen, werden wir von vorne bis hinten verarscht. Ist ja sicher, Sicherheit. Du bist jetzt ruhig, sonst nehme ich dir dein scheiß Mikro weg. Ich habe Angst. Unser Studiengang, die Medienkunst, wird aus der Fakultät Medien ausgegliedert und unter das Dach der Fakultät Gestaltung gesteckt. Das kann einfach nicht wahr sein. Wir sind, also allein in unserem Studiengang steckt das Wort Medien schon drin. Wir sind die hohl oder was? Das wird schon so schlimm nicht sein. Ich rede jetzt, sonst rede ich gleich in beide Mikros. Was wir brauchen, ist Unterstützung. Wir sind noch nicht viele, aber wir werden viele werden. Bürger dieser Welt, wir brauchen euch. Wir müssen mit euch gemeinsam kämpfen, unseren Studiengang zu neuer Glorie zu erheben. Wir Medienkünstler, wir sind ein aussterbendes Völkchen. Wir kriegen keine Jobs, weil wir nicht gut ausgebildet sind. Das ist alles die Schuld der Uni. Die wollen uns einfach nicht, die haben Angst vor uns. Also ich finde Kritik ja richtig gut. Ich finde das richtig gut, was du jetzt, aber kann jemand hier irgendwie, kann jemand den Weihnachtsmann? Ich bin der Weihnachtsmann, ich bringe Geschenke und zwar die Geschenke der Freiheit und der Revolte. Wir müssen gemeinsam kämpfen, um unseren Studiengang zu retten. Wir brauchen jeden Einzelnen von euch da draußen, die ihr uns zuhört. Schaut ins Internet, Google kann jeder bedienen heutzutage. Aktionsfront Medienkunst, das ist extrem wichtig. Macht das Radio aus, macht das Radio aus. Wir haben auch Forderungen, also Forderungen sind... Es ist 8 Minuten zu früh, aber macht einfach das Radio aus. Wir wollen mitbestimmen bei der neuen Fakultät, die irgendwie generiert werden soll mit uns. Wir wollen... Ja, vor allem wollen wir mitbestimmen. Wir sitzen immer nur da und kriegen Infos von der Universitätsleitung und da haben wir keinen Bock mehr drauf. Wir wollen einfach dabei sein, wir wollen mitreden, wir sind Studierende. Aber mit den Medien ist ganz gefährlich, mach das Radio aus. Mit den Nein, wir sind hier Medien. Und ich bin Medienkunst, ich habe die Medien erfunden, Mann. Aber auch mit der Kunst, da muss man aber trotzdem, obwohl das jetzt Kunst ist, muss man ja trotzdem die Form wahren. Ich sage, bitte, du bist hier als Weihnachtsmann reingekommen und weiß ich nicht, das ist mir auch zu kritisch. Das ist mir zu kritisch. Am Ende gibt das Ärger. Nein, ich denke nicht. Und selbst wenn, ist es der Ärger nicht wert? Ich denke schon. Wir müssen Ärger machen, wir müssen ein bisschen revoltieren. Wir sind junge Menschen, wir sind Studierende. Die Tradition von uns Studenten ist schon immer gewesen, auch einfach mal aufzugebären und laut zu sein und zu sagen, es reicht, ich habe die Schnauze voll von euch, von eurem System, von dieser ganzen Marktkonformität, die wir hier irgendwie leben. Wir werden nur auf den Markt geworfen und müssen dann irgendwie mit dem klarkommen, was wir machen, ohne gut ausgebildet zu sein. Und da haben wir keinen Bock. Wir wollen einfach mehr mitbestimmen. Wir sind gut ausgebildet. Das hat die Sendung hier bewiesen. Wir sind wunderbar ausgebildet. Handwerk. Ihr habt es nicht mal hingekriegt, mich davon abzuhalten, dieses beschissene Radiostudio zu übernehmen. Naja, das ist ja, wir studieren ja Medienkunst und nicht Sicherheitsdienst. Ach, oder du auch? Warum bist du nicht oder dabei? Polizei oder wir sind... Hast du dich schon für den Blog angemeldet? Folgst du uns auf Facebook? Nein, das... Ich möchte heute Abend mindestens 200.000 neue Likes auf unserer Facebook-Seite haben. Also ich finde Facebook ja auch super, aber da gibt es ja leichtere Themen, da gibt es schöne Sachen, da kann man Essen sehen, was ich so koche. Da sind schöne Menschen abgebildet. Wir geben der Medienkunst Gesicht. Auch du hast ein schönes Gesicht. Du kannst. Nein, deswegen mache ich Radio, weil ich kein schönes Gesicht habe. Und offensichtlich hat das einfach keinen Sinn mit euch. Also entweder du lässt mich jetzt hier zu Ende reden oder ich nehme dir einfach dein verdammtes Mikro weg. Eine wichtige Sache, die wir unbedingt, also Wieland und Marie, ihr hört mich da draußen. Ich weiß, bin mir eurer Solidarität gerade gewiss und kämpfe hier für euch mit, auch wenn ihr gerade nicht davon... Ach, da gibt es noch mehr wisst. Davon. Ja, wir sind deine, unglaublich viele. Deine Weihnachtsengel als Weihnachtsmann dann noch, die für dich mitkämpfen oder deine Elche oder... Deine Elfen, deine Weihnachtselfen. Das finde ich ja schön, dass die Sendung eigentlich jetzt so endet, dass jemand kommt und sich was wünscht. Das habe ich mir ja eigentlich... Das ist ein gutes Stichwort. Ich wünsche, wenn ich mir was wünschen darf, ich habe einen Traum. Dieser Traum ist, dass wir Medienkünstler in der Fakultät Gestaltung vielleicht ein Zuhause finden könnten, nachdem uns die Medien nicht mehr haben wollten. Wir müssen irgendwo hin, wir wissen einfach nicht weiter. Vielleicht können wir gemeinsam einen Weg finden, Kunst zu leben. Vielleicht können wir einen Weg finden, eine wirkliche Fakultät für Kunst und Gestaltung zu generieren. Oder aber wir werden alle untergehen. Nein, ich will... Oder aber wir werden alle untergehen. Und das möchte ich, dass das heute das letzte Wort hier war. Ist mir jetzt aber zu dramatisch formuliert. Ja, wie schon gesagt, Weihnachtszeit ist die Zeit des Wünschens. Hier hat jetzt jemand sich was gewünscht. Das ist schön. Micha, vielleicht hast du noch einen Wunsch? Ich glaube, ich gehe nach Hause. Nein, erst in 4 Minuten. Es ist 22.26 Uhr und die Straßen sind dunkel. Vielleicht willst du nochmal Verkehrsfunk machen oder sagen, dass es Wolken gibt. Ja, irgendwie, wir haben gerade hier auf diesem Wetterradar total jetzt übelst der Nebel drauf und Störgeräusche. Ich habe das satt, das ganze Gefäke übrigens, jetzt sage ich das, hier gibt es keinen Tannenzweig auf dem Tisch, das ist ein vertrockneter Blumenstrauß, es gibt keine Weihnachtsdeko, es gibt keinen Kamin, es gibt ja eigentlich nichts Und überhaupt mit dem Weihnachten. Wieso muss ich das eigentlich moderieren? Wieso muss ich das moderieren? Ich habe nichts mit Weihnachten am Hut. Stichwort moderieren. Kannst du jetzt abmoderieren? Ach ja, das ist dann die Bitte von der Regie, wenn ich dann mal sage, wenn ich mein Herz öffne zu Weihnachten, dass ich mit Weihnachten nichts am Hut habe, darf ich abmoderieren. Bin ich ja der Abmoderator. So, in einer professionellen Radiosendung wie dieser wird am Ende genannt, wer alles an dieser Sendung teilgenommen hat. Zum Beispiel, vielleicht können wir jetzt noch einen Applaus für jeden Namen erzeugen. Ich gehe die Liste von oben nach unten durch und ich wünsche Applaus von jedem. Mitgewirkt an dieser Sendung haben Janine Müller. Betty Bürger oder Burger. Jennifer Fuchs. Fabian Happig. Christian Retzer. Simon Färber. Jonas Eisenschmidt. Alexander Gräf. Christoph Müller. Michael Jahn. Florian Frogier. Ich hab doch nichts gemacht. Was? Du hast nichts gemacht. Jetzt bist du mit Schuld. Rama Bilewski. Ich war Konrad Bär. Warst du jetzt schon dabei? Genau, ja, ich war schon dabei. Oh, okay. Vielen Dank, dass ihr trotzdem zugehört habt. Und wir spielen jetzt noch Musik bis zum endlich erlösenden Sendebeginn. Sende bis zum Sendeende. Und schön, dass ihr trotz allem durchgehalten habt. Vielen Dank für das Zuhören bei Bauhaus FM 106.6. Guten Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.